Wie alt sind Sie, Frau Hoffmann? Ich bin 34 Jahre alt. 34. Wann genau sind Sie geboren? Am 17. Januar 1992. Frau Hoffmann, was kann ich für Sie tun? Was für Beschwerden haben Sie im Moment? Also ich komme heute zu Ihnen, weil ich schon seit mehreren Wochen Durchfälle habe. Durchfallen, ja. Und ich habe auch Schmerzen im Unterbauch und habe aktuell auch schon Gewicht verloren. Gewicht verloren, ja. Wie viel und in welchem Zeitraum? Also ich habe diese Durchfälle jetzt seit 2 Monaten schon. Zwei Monate, ja. Und ich habe bestimmt schon 5 Kilo abgenommen. Ja. Zuerst, wo genau haben Sie die Schmerzen? Im Unterbauch. Unterbar, ja. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus, Frau Hoffmann? Nein, sie sind im Unterbauch. Ja. Sind die Schmerzen vom Ausgangsort, an einen anderen Ort gewandert? Nein, Nein. die sind beidseitig im Unterbauch. Ja. Können Sie die Schmerzen genauer beschreiben? Sind sie drückend, pochend, Das krampfartig? sind so krampfartige Schmerzen. Krampfartig, ja. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? 1 ist sehr leicht und 10 sehr stark den Schmerzen entspricht. So 5 bis 6. 5, ja. 5 bis 6, ja. Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Langsam. Langsamer. Sind die Schmerzen dauerhafter oder gehen sie auch wieder weg? Also ich habe auch Zeit, wo ich keine Schmerzen habe, aber wenn ich diese Durchfälle habe, Ja. vorher und nachher habe ich dann schon ordentliche krampfartige Schmerzen. Beim Duschfahren krampfartige Schmerzen. Vorher und Verstehe. nachher. Ja. Hatten Sie so etwas früher schon einmal, So lange diese habe ich Beschwerde? Durchfall noch nie gehabt, nein. Ja. Bemerken Sie, gibt es be bestimmte Auslöser für die Schmerzen und diese Beschwerden? Leider nicht, mir fällt nichts ein. Ja. Wo genau in letzte Mal essen? Wie bitte? Wo essen draußen oder zu Hause? Ich esse fast nie draußen, ich esse meistens zu Hause. Zu Hause, ja, verstehe ich Sie. Wann waren Sie letzte Mal im Urlaub? Letztes Jahr im Sommer. Mal. Entschuldigung, ja. Haben Sie manchmal Verstopfung und manchmal Durchfall? Nein, ich habe nur Durchfall. Keine Verwechslung. Keine was? Verwechslung. Verwechsel. Kein Wechsel. Kein Kein Wechsel, Wechsel. ja. Haben Sie Blut oder Schleim im Stuhl bemerkt? Manchmal habe ich auch Blutdrin, ja. Blut, ja. Wie oft gehen Sie zur Toilette? Ich gehe ungefähr 6 bis 7 Mal am Tag. Sieben. Gehen Sie auf nachts beim Nachts einmal maximal. einmal, ja. Ja. Okay, verstehe ich Sie. Frau Hoffmann, jetzt gehe ich die allgemeine Zustand. Wie ist Ihr Appetit? Ich habe eigentlich guten Appetit. Gut, ja. Haben Sie verstärkt den Durst bemerkt? Nein. Nein. Haben Sie Husten? Ich habe keinen Husten, nein. Kein Husten. Haben Sie Luftnot? Leiden Sie unter Luftnot? Nein. Haben Sie Fieber? Fühlen Sie sich fiebrig? Nein. Nein. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Auch nicht. Auch nein, ja. Haben Sie Stellfluss, Nachtschweiß, Kaltschweiß oder Schweißausbrüche? Keine. Schlafen Sie gut? Ja. Okay. Haben Sie Erbrochen oder Übelkeit? Gar kein Erbrechen. Gar keine. Nur Durchfall. Nur Durchfall. Wird Ihnen schwindelig? Nein, ich habe noch keinen richtigen Nein. Schmerz gehabt. Ja, okay. Hoffmann, Entschuldigung, ja. Gibt es chronische Krankheiten, an denen Sie leiden? Ich habe Migräne. Migräne, ja. Und andere wichtige Krankheiten? Nein. Nein, nur Migräne. Nur Migräne. Ja. Nehmen Sie Medikamente dagegen? Ich nehme ab und zu Ibuprofen ein, ja. Ibuprofen. Noch andere Medikamente nehmen Sie ein? Sind Sie schon einmal operiert worden? Nee, noch nie. Noch nie. Verstehen Sie. Sind Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Ich habe nur eine Hausstauballergie. Ansonsten habe ich keine Allergien. Unverträglichkeiten sind mir nicht bekannt. Ja. Wie äußert sich die Allergie? Ich habe dann meistens Niesen und Gaumenjucken. Ich kann ja verstehen. Frau Hoffmann, leben Ihre Eltern noch? Ja, wir leben noch. Sind Ihre Eltern gesund? Ja, meine Mutter hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Und mein Vater, der hat erhöhte Cholesterinwerte. Er nimmt auch ein Medikament dafür. Frau Hoffmann, jetzt komme ich Ihren Gewohnheiten. Rauchen Sie? Nein. Nein. Trinken Sie Alkohol? Ich trinke sehr, sehr selten Alkohol. Ganz selten. Was trinken Sie? Bier oder Wein? Cocktail meistens. Cocktail. Bitte nehmen Sie nicht persönlich die nächste Frage, Frau Hoffmann. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Ich nehme keine Drogen ein, nein. Keine. Was sind Sie vom Beruf? Bitte? Ich bin Grafikdesignerin. Grafikdesigner. Sind Sie verheiratet? Nein. Nein. Ja. Mit wem wohnen Sie? Ich wohne alleine. Alleine. Haben Sie gegen Kinderheitkrankheiten geimpft? Ich wurde damals geimpft, ja. Ich denke, ich bin Ja. voll geimpft. Treiben Sie Sport? Ja, regelmäßig. Ich gehe ins Sehr gerne. Fitnessstudio. Fitness, ja. Ja, Frau Hoffmann, ich bin fertig. Ich denke, das ist die wichtige Frage. Ja, haben Sie noch Informationen, die wichtig sein könnten? Also ich habe ein bisschen Angst, weil ich Blut im Stuhl habe. Meine Oma ist an Darmkrebs verstorben. Könnte das auch bei mir der Fall sein? Zuerst, das ist so früh, diese Frage antworten. Ich werde zuerst körperliche Untersuchungen machen, dann Blut für das Labor abnehmen und danach werde ich ein Abdomensonographie, Ultraschall machen. Vielleicht sobald dann alle Befunde vorliegen, komme ich zu Ihnen und wir besprechen Ihre Situation vielleicht. Okay. Darf ich fragen? Sie haben gesagt, Unterbauchschmerzen. Zeigen Sie mir bitte, wo genau? Rechtsseitig oder linksseitig? Beidseitig. Beidseitig. Okay. Und bitte beschreiben Sie die Kunst, Ihren Stuhl. Ja, Sie haben gesagt, Blut, aber sonst noch andere. Ich habe flüssig-schleimigen Stuhl, manchmal mit Blut drin. Sehen Sie blass aus? Nein. Okay, danke. Darf ich? Bitte. Gibt es etwas, was diese Beschwerden verstärkt oder vermindert? Nein. Sie kommen und gehen. Okay, haben Sie Stress in der Privatleben oder in dem Privatleben oder in der Arbeit? Ja, habe ich. Danke. Frau Hoffmann, ist Ihnen überriechender Stuhl aufgefallen oder Nein. klebrig? Nein. Nein. Danke. Gibt es ähnliche Beschwerden in Ihrer Familie? Heißt nun, dass meine Oma Darmkrebs hatte? Wie alt war sie? Sie war 70. Und wie ist Ihre gynäkologische Situation? Wann war Ihre letzte Regelblutung? Die war vor kurzem erst. Da habe ich eigentlich keine Probleme. Aha. Ist das möglich, dass Sie gerade schwanger sind? Nein, das kann ich ausschließen. Wann war Ihre letzte Frauenarzt besucht? Das war vor 3 Monaten ungefähr. War das alles in Ordnung? Da war alles in Ordnung. Da hatte Danke. ich diese Beschwerden aber auch noch nicht. Die sind später erst gekommen. Ja, Frau Waffmann, sind Ihnen Gelenkschmerzen oder Gelenkschmerzen aufgefallen? Ja, ich habe so ein bisschen Gelenkschmerzen tatsächlich. Okay. Ja, an den Handgelenken habe ich Schmerzen, manchmal auch an den Fußgelenken. Ja. Das ist mir auch neu aufgefallen jetzt. Ich dachte, es kommt zuerst vom Sport, aber auch wenn ich keinen Sport mache, habe ich die Beschwerden. Okay, danke. Und Sie haben gesagt, Sie nehmen Ibuprofen. Welche Milligramm und wie viel Mal pro Tag? Ja, ich nehme das nicht so oft ein. Ich nehme 600 Milligramm ein, wenn ich meine Migräne habe. Danke. Frau Hoffmann, haben Sie auch Morgensteifigkeiten? Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Leiden Sie unter Sehstörungen? Nein, würde ich nicht sagen. Und Sind Sie soweit fertig? guten Tag, Herr Oberas. Bitte schön, hallo. Hallo, ich habe eine neue Patientin. Und wenn Sie Zeit haben, möchte ich Ihnen den Fall kurz vorstellen, darf ich? Ja, ich bitte darum. Ja, die Patientin heißt Claudia Hoffmann. Sie ist 34 Jahre alt. Sie ist Entschuldigung. Sie ist 60 Kilogramm schwer und ist 100, 80 Santim, 60 Santim, 1,60 m. 60 Santim groß. Ja, Frau Claudia Hoffmann stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Monaten bestehender, langsam aufgetretener, beidseitige Unterbauchschmerzen vor. Die Patientin beschreibt die Schmerzen als krampfartig. Die Schmerzintensität liegt bei 5 bis 6 von 10 auf der Skala. Die Beschwerden, die Schmerzen seien beim Durchfall aufgetreten. Die Schmerzen strahlen keine andere Körperregion und keine andere Körperregion gewandert. Und ja, zudem erwähnt der Patientin früher keine ähnliche Beschwerden auftreten. Die Beschwerden würden Entschuldigung. Die vegetative Anamnese war bis auf Entschuldigung, wieder. Die Beschwerden würden mit 5 Kilogramm innerhalb 2 Monate Gewichtsabnahme einhergehen. Ja, die vegetative Anamnese war bis auffällig. Unauffällig oder auffällig? Entschuldigung, unauffällig. Unauffällig. Unauffällig, ja. An Vorerkrankungen nannte sie eine Migräne und dagegen sie nehme Ibuprofen bei Bedarf 600 Milligramm. Sie hat keine OP und Unfallanamnese. Bezüglich der Allergien gab sie eine Kopfschnupfen und an, die sich durch Niesen und Kaumen Jucken äußert. Heuschnupfen, oder? Heuschnupfen, ja, Heuschnupfen. Okay. Heuschnupfen. In Bezug auf die Familienanamnese gab sie an, dass der Vater an Hyperlipidämie und die Mutter an Hypothyreose leiden und auch die Mutter hat Darmkrebs. Der Patient Die ist Mutter. nicht Darmkrebs leiden an Darmkrebs. Die Mutter oder die Großmutter? Ich verstehe die Mutter, aber ja, sie Großmutter. Ja, Großmutter. Großmutter. Ja. Der Patient ist nicht Raucherin und trinkt gelegentlich Cocktail. Drogenkonsum wurde verneint. Die Patientin ist eine Grafikdesigner und sie ist ledig, wohne alleine hat sie keine Kinder. Sie ist gegen Kinderkrankheiten voll geimpft. Aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf eine chronisch entzündliche Darmentzündung, zum Beispiel Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn aus. Differenziell. Treten die Durchfälle schubweise auf? Haben Sie gefragt, ob das schubweise ist? Sie hat uns gesagt, es ist schubfällige, weil die Schmerzen, abdominale Schmerzen treten beim Durchfall und gehen sie auch wieder weg. Das ist, ich verstehe das ein schubfallartige, ja. Differenziell diagnostisch kommen Darmkrebs vielleicht oder Gastroenteritis in Betracht. Zunächst werde ich die Vitalparameter überwachen und eine gründliche körperliche Untersuchung durchführen. Beim körperlichen Untersuchung achte ich darauf an, die Abwehrspannung, Druck, Schmerz, Loslassschmerz. Und zudem werde ich den Patienten Blut abnehmen, Blutbild, CRP, BCG, Elektrolyte, Leber- und Nierenwerte. Und ich habe nicht erinnern, die andere entzündliche Parameter werde ich abnehmen. Das CRP und Procalcitonin. ja, Prokrastinin. Ja. Des Weiteren plane ich eine Abdomensonografie und gegebenenfalls werde ich plane ein Koloskopie. Sollte Machen Sie sich, noch? Wo, ja, was so, nehmen, wenn Sie die Patientin stationär aufnehmen? An welche ja, Untersuchung leiten Sie noch ein? ja, sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin stationär aufnehmen, einen intravenösen Zugang legen und Analgetika Flüssigkeit einleiten. Na, das meine ich nicht. Das ist schon Therapie. Ich meine diagnostisch. Können Sie noch was Wichtiges machen? Ja, Labor? Labor ist richtig. Laborblutabnahme. Noch was? Labor, die wichtigste, die erste ist körperliche Untersuchung. Ja. Und ja, die zweite Blutbild, wir haben gesagt. Und dritte ist vielleicht bildgebende Verfahren, die Stuhlprobe ist erste. auch wichtig. Stuhlprobe. Entschuldigung. Stuhlprobe. Ja, Wenn Sie Stuhlprobe. den Verdacht auf eine Ja. CED haben, Ja, chronische ja. Darmerkrankung, Ja. sollten Sie auf jeden Fall eine Stuhlprobe Ja, für ja, ja. Entzündungswerte wie Calprotectin zum Beispiel. Calprotectin ist der Marker für eine Entzündung im Darm. Ja. Ja. Das zweite ist Abdomensono, dann gegebenenfalls Koloskopie durchführen. Machen Sie eine Koloskopie, wenn sie auch eine Entzündung hat, oder mal warten Sie es ab? Ja, wir müssen warten ein bisschen, nachdem entzündliche Parameter nachlassen. Wir werden Koloskopie durchführen. Was denken Sie? Ist es eher eine chronische Ulzerose, Colitis ulcerosa oder ein Morbus Crohn? Ja. Sie hat gesagt, ein Gelenkschmerzen und die andere Parameter und ich erinnere mich nicht, aber vielleicht Colitis ulcerosa. Ja, genau, Gelenkschmerzen, blutige Ja, Stühle. ja, ja, ja. Ne? Bei Crohn haben sie selten blutige Stühle, eher bei Crohn. Ne? Ja. Ja, sehr gut, gut gemacht. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Gibt es Ergänzungen? Ich denke, die Patientin hat eine chronische Ulzerose. Darf ich fragen, sind wir sicher, um die Entzündungsparameter lindern, danach Koloskopie durchführen, oder können wir sofort Koloskopie machen und dann Diagnose stellen und die unsere Therapie schildern? Ja, also die Sache ist ja folgendes: Wenn sie jetzt eine sehr starke Blutung hat und sehr starke hohe Entzündungszeichen, dann würde man vielleicht erstmal ein bisschen abwarten, bis die Entzündungswerte fallen, gegebenenfalls CT machen, Ultraschall machen vorher. Und wenn die Entzündung abgefallen ist, kann man die Darmspiegelung machen. Aber Sie haben recht, man muss zeitnah eine Darmspiegelung machen, damit wir wissen, worum es geht und wie wir helfen können. Ne? Weil man muss ja gucken, sie hat das jetzt schon seit 3 Monaten, 2 Monaten, und dann müssen wir gucken, dass wir mit Mesalazin oder mit Cortison arbeiten können. Entschuldigung, wir warten mit Morbus Crohn häufig extraintestinale Wie bitte? Extraintestinale Symptome ist häufig Morbus Crohn. Was ist häufig? Ich habe das nicht verstanden. Entschuldigung. Ja, extraintestinale Symptome. Ja, Ja, aber Gelenkschmerzen weiter. richtig. Aber Colitis ulcerosa geht meistens mit Gelenkschmerzen und blutigen Stühlen einher. Der Crohn meistens nicht. Okay, danke. Und in der Regel, Sie wissen ja, Morbus Crohn kann alles befallen, von Mund bis zum Anus, aber Colitis ulcerosa befällt nur den Darm. Ne? Meistens ist es letztendlich der Dickdarm. Das bedeutet, während der richtigen Koloskopie, wir werden nur Substitution, Flüssigkeit, gegebenenfalls Erythrozytübergabe. Also symptomatische Therapie machen, ganz genau. Okay, danke. Erstmal, ne? Und dann guckt man, dass man aber zeitnah sollte man eine Koloskopie machen, damit wir wissen, wie der Darm von innen aussieht. Ne? Colitis ulcerosa ist ja auch eine klinische Diagnose. Burada tabii ki onun nereden geldiğine dair lokalizasyonunu daha iyi bilebilirsiniz yani. Büyük bir ihtimal anüs bölgesinde veya rektum bölgesinde. Ama karışmışsa eğer dışkıyla içine karışmışsa daha yüksek bir bölgede kanama olabilir yani. Hocam formülasyonlarınızı tekrarlar mısınız? Kaydı tekrar başlattım. Çok özür dilerim. Ist es frisches Blut, hellrotes Blut, aufgelagertes Blut, ein Blutstreifen auf dem Stuhlgang oder ist es vermischtes Blut mit dem Stuhlgang hier, belki terminolojisi farklı olabilir ama tam aklıma gelmedi şu an.